Kapitel 10. Die zwei wichtigen Gebete. Das erste wichtige Gebet, das wir ansprechen werden, ist die Fürbitte. Fürbitte bedeutet einfach, für jemand anderen einzustehen. Das kann eine Person sein, eine Angelegenheit, eine Stadt, ein Land und so weiter. In der Fürbitte treten wir anstelle anderer um ein göttliches Eingreifen vor den Thron Gottes. Da der Heilige Geist unser ganzes Leben leiten sollte, glaube ich, dass dies auch für unser Gebetsleben gilt. Wir sollten lernen, in Einheit mit dem Heiligen Geist zu kooperieren, da er der größte Fürbitter ist. Fürbitte sollte keinesfalls als Manipulation Gottes oder anderer Menschen verwendet werden, nur damit wir bekommen, was wir wollen. Ich betrachte alle Manipulation als Hexerei und daher ist es für Gott abscheulich. Da ja unter dem neuen Bund alles mit dem vollbrachten Werk des Kreuzes beginnt, gilt dasselbe für Fürbitte. Gott ist derjenige, der es initiiert und wir antworten darauf. Wir müssen die Entscheidung treffen, unsere Körper als lebendige Opfer im Gebet vor Gott zu bringen, dürfen aber niemals vergessen, dass es der Heilige Geist ist, der uns in die Fürbitte führt. Uns wird im Römerbrief 8,26 gesagt, dass der Heilige Geist für uns bittet. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Weil er für jeden einzelnen Christen mit Gebeten eintritt, die in Worten nicht ausgedrückt werden können, wäre es da nicht eine gute Idee, sich ihm anzuschließen. Das bedeutet, dass wir lernen müssen, für ihn empfindsam zu sein und seiner Richtung in der Fürbitte zu folgen. Viele Male leitete mich der Geist, oh zu beten, wie es hier in Römer 8 beschrieben ist. Ich hatte keine Worte, um meine Gebete und die Bürde meines Herzens auszudrücken. Ich wusste, für wen ich betete, während tiefes Ächzen aus meinem Geist durch meinen Mund kam. Manchmal war ich auf dem Boden, unfähig aufzustehen, weil dieses Stöhnen zu stark war und die Bürde in meinem Geist so schwer, dass es mich im Bauch schmerzte. Die Resultate waren jedes Mal erstaunlich. Woher haben wir die Idee, dass die einzige Art zu beten diejenige ist, bei der wir Worte aussprechen? Ich betrachte es als lebenswichtig, dass Christen verstehen lernen, dass Gebet nicht bedeutet, Gott unseren Willen aufzuzwingen, sondern dass wir unseren Willen in völlige Übereinstimmung mit Gottes Willen bringen, damit sein Wille in und durch uns geschehen kann. Deshalb ist Fürbitte in Zusammenarbeit und Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist so wichtig. Erlaube mir, dir einige meiner persönlichen Erfahrungen mitzuteilen, nicht um zu prahlen, da die Schrift uns ja vor Prahlerei warnt. Ich möchte sie hier einfach wiedergeben, damit du ermutigt und herausgefordert bist, zu lernen. Es war 1995, zur Zeit, als ich Gemeinden in Österreich gründete, als ich eine starke Bürde auf dem Herzen hatte, mich in eine abgelegene Hütte in den Bergen zurückzuziehen, um gemeinsam mit engen Freunden 3 Tage pro Monat zu beten und zu fasten. Der Zweck war glasklar und wir blieben streng fokussiert. Wir würden für unser Land beten. Ich möchte, dass du verstehst, dass Österreich als eines der schwierigsten Länder in Europa galt, wenn es um die Verkündigung des Evangeliums ging. Alle Gemeinden des Landes waren klein, außer einer mit 200 Mitgliedern, die wir als Megagemeinde betrachteten. Es gab weit verbreitete Gebiete ohne einen einzigen Christen, sogar ganze Städte, in denen niemand Christus kannte. Wir haben Jahre auf diesem Berg betend für unser Land verbracht, während wir gleichzeitig das Evangelium predigten und Gemeinden in verschiedenen Teilen des Landes gründeten. Jahre später, ich predigte gerade in einer Gemeinde, kam eine Frau auf mich zu. Sie wollte wissen, ob es stimmt, was sie gehört hatte, nämlich, dass ich immer am Gipfel dieses bestimmten Berges betete. Ich bejahte. Am Fuße dieses Berges war ein katholisches Dorf ohne Christen. Sie wollte den Zeitrahmen wissen, in welchen Jahren wir dort gebetet hatten. Als ich es ihr sagte, leuchtete ihr Gesicht auf. Weißt du, dass während dieses Zeitrahmens 36 Menschen errettet wurden, ohne dass jemand kam, das Evangelium zu verkündigen? Ich war einer dieser Menschen, sagte sie. Ich begann die Bibel zu lesen und der Herr sprach durch sie zu mir, so gab ich mein Leben Jesus. Als ich mich mit anderen Leuten zusammenfand, die ebenfalls errettet worden waren, begannen wir einen Hauskreis und heute ist dort eine Gemeinde. Noch eine Erfahrung, die ich mit Fürbitte gemacht hatte, geschah während eines Urlaubsaufenthaltes in einem bestimmten Land. Es war zu einer Zeit, als gerade Wahlen in einem anderen Land dieser Erde begonnen hatten. Ich mag Nachrichten aus 2 Gründen nicht, erstens bevorzuge ich gute Nachrichten vor schlechten, und zweitens möchte ich meine Informationen vom Himmel erhalten und nicht von der Erde. Dieses Land war an einem entscheidenden Moment seiner Geschichte angelangt, während 2 Kandidaten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Präsidentschaft lieferten. Wie ich später herausfand, waren die Umfragen zugunsten des Kandidaten, der für das Land sehr schädlich gewesen wäre. An einem bestimmten Abend in diesem Urlaub hat Gott mich aufgeweckt und mich an einen himmlischen Ort über diese Nation mit dem Wahlkampf gebracht. Während ich über dieser Nation und den geistlichen Mächten war, sah ich einen schrecklichen und grausamen dämonischen Krieg um dieses Land. Gott sagte zu mir, bete, Sohn, denn dieses Land ist in großer Gefahr, ich befand mich dann mehrere Stunden lang in intensiver Fürbitte. Dann sagte mir der Herr, der Sieg ist errungen. Du kannst zurück, und ich war wieder in meinem Schlafzimmer an meinem Urlaubsort. Ich habe diese Erfahrung in mein Gebetstagebuch geschrieben, damit ich nach der Wahl, die ja nur Wochen später stattfand, eine ordentliche Niederschrift haben würde. Zur Überraschung vieler Menschen, einschließlich vieler Nationen und politischer Leiter der Welt, hat derjenige die Wahl gewonnen, der eigentlich hätte verlieren sollen. Obwohl ich glücklich bin über Fürbitte, müssen wir immer bedenken, dass nicht unsere Intensität den Himmel auf die Erde bringt, sondern unser Gebet im Glauben. Während wir lernen, mit dem Geist Gottes in der Fürbitte zusammenzuarbeiten, entfernen wir die Begrenzungen, denen wir so oft begegnen. Wir sind alle zur Fürbitte berufen. Die Schrift macht klar, dass es der Auftrag aller Christen ist, Fürbitte zu tun. Paulus trägt uns in 1. Timotheus 2, 1-4 auf. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Diese Schriftstelle trägt uns auf, dass wir zuallererst für unsere Regierung beten sollen. Kannst du dir vorstellen, wie unser Land aussehen würde, wenn jede Beschwerde, die jeder Christ über die Regierung ausspricht, stattdessen eine Fürbitte wäre? Hier wird uns gesagt, dass das Ergebnis der Fürbitte ein ruhiges und stilles Leben und die Errettung von Menschen sein wird. Ich erhalte ständig Nachrichten, in denen sich jemand über die korrupte Regierung beschwert. Ich schaue sie mir nicht einmal an, sondern lösche sie sofort. Darf ich dich mit einem radikalen Gedanken herausfordern? Der Gedanke ist, dass wir genau die Regierung haben, die ständig von Millionen Menschen, einschließlich Christen, deklariert wird. Wenn wir wollen, dass unser Land sich ändert, dann müssen wir lernen, für unsere Obrigkeiten zu beten und das zu bekennen, was Gott sagt anstelle der Nachrichten. Wir haben genug wunderbare Verheißungen und Prophezeiungen für unser Land, lasst uns sie aussprechen. Paulus als ein Beispiel. Paulus war ein großes Beispiel, wenn es um Fürbitte geht. Wir lesen in all seinen Briefen, wie er ständig für die Gemeinden betet. Ich habe Pastoren gesagt, dass sie mehr Frieden und Frucht und weniger Stress und Probleme zu lösen hätten, wenn sie das Geheimnis des Apostels Paulus lernen und Zeit in der Fürbitte für ihre Gemeinde verbringen würden. Hier ist eine kurze Zusammenfassung der Dinge, für die Paulus gebetet hat, für die Gemeinden, dass sie den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis Gottes hätten und die Augen ihres Verständnisses geöffnet würden, Epheser 1,15, die Errettung seiner Nation, Römer 10,1, dass sie vollkommen seien, 2. Korinther 3,19, dass ihre Liebe überströmen würde, sie eine Anklage seien und gefüllt mit den Früchten der Gerechtigkeit, Philippe 1,4-11, und dass sie voll der Erkenntnis von Gottes Willen seien, würdig des Herrn wandelten, ihm gefallen und gestärkt seien in Geduld und Ausharren, Kolosser 1,9-11. Wenn jeder Pastor und Leiter diese Dinge für seine Gemeinde ernsthaft im Glauben beten würde, dann hätten wir kraftvolle und reife Gemeinden. Ich bin in meinem Herzen traurig darüber, dass Fürbitte oft nur als Reaktion auf ein Problem geschieht. Vor ungefähr 30 Jahren sprach Gott zu mir über die Wichtigkeit des vorsorgenden Gebetes. Die meisten Christen gebrauchen die Fürbitte als einen Feuerlöscher, während vorsorgendes Gebet das Feuer verhindert. Im vorsorgenden Gebet gibt es keine Ehre für Menschen, da sich ja erst in der Ewigkeit zeigen wird, was geschehen wäre, hätte nicht jemand gebetet. Aber unser Fleisch rühmt sich gerne mit Erfolgsgeschichten unserer Gebete, was jedoch Selbstgerechtigkeit ist. Ich möchte dich daran erinnern, dass ich hier speziell über Fürbitte für andere spreche, nicht darüber, Gott darum zu bitten, dein Problem zu lösen. Ich werde dir im nächsten Kapitel zeigen, wie unser persönliches Gebetsleben ausschauen sollte. Der Unterschied zwischen Gebet im Alten und im Neuen Bund. Unter dem Alten Bund beteten Menschen und erwarteten in der Zukunft Gottes Eingreifen als Antwort auf ihre Gebete. Im Neuen Bund schauen wir, wenn wir beten, 2000 Jahre zurück auf das vollbrachte Werk am Kreuz. Durch den Tod und die Auferstehung Jesu sind wir nun in einer anderen Position, von der aus wir beten. Uns wird in Epheser 1 und 2 gesagt, dass wir uns an himmlischen Orten befinden, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft. Wie ich erzählte, habe ich während meiner Fürbitte für jenes Land auf die Mächte und Gewalten jener Nation her abgeschaut. Betrachte einmal die folgenden Schriftstellen in Epheser 1, 20-23 und 2,6. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen, und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Bedenke stets, das ist die Position, von der aus wir beten.